Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Als anarchistisches Radio Berlin hatten wir die Gelegenheit, mit ArbeiterInnen der selbstverwalteten Fabrik Viome im griechischen Thessaloniki zu sprechen. In dem Interview erzählen sie uns von den Ursprüngen dieser Fabrikübernahme, was das mit Erfahrungen in Argentinien zu tun hatte und wie sie finanzielle Schwierigkeiten überwunden haben. Hört euch das Audio auch an, um zu erfahren, wie ihr Solidarität zeigen könnt, denn Viome ist von einer Räumung bedroht, da ein Teil des Werksgeländes zwangsversteigert werden soll. Dimitri, wann fing es mit der besetzten Fabrik Viome an und warum? Die Besetzung war im Mai 2011. Die Eigentümer des Gebäudes und die Autoritäten hatten den ArbeiterInnen von Viome keinen Lohn gezahlt und keine Gründe dafür genannt. Das Fabrikgelände von Viome hat nur ein Tor. Dahinter befindet sich die Viome-Fabrik, die Stoffe und Klebstoffe hergestellt hat, und die Fabrik Phil Keram, die Keramikwaren produzierte. Viome war eine gesunde Fabrik, aber Phil Keram ging es wirtschaftlich nicht gut. Die Besitzer von Viome haben dann Geld von Viome auf illegale Weise zu Phil Keram bewegt. Sie versuchten es so darzustellen, dass auch Viome in einem schlechten wirtschaftlichen Zustand sei und weitere Kredite über Viome und Phil Keram aufzunehmen. Es gab seit 2006 eine Gewerkschaft und als der Bankrott erklärt wurde, kamen alle ArbeiterInnen zusammen und diskutierten darüber, was getan werden kann und wie wir das Geld bekommen könnten, das uns zustand. Da wir wussten, dass wir aufgrund der Wirtschaftskrise in Griechenland nichts zu essen bekommen würden und auch keine neuen Jobs finden würden aufgrund der allgemeinen Beschäftigungskrise. Also haben 97% der ArbeiterInnen dafür gestimmt, in der Fabrik zu bleiben und für ihre Rechte zu kämpfen. 2011 verklagten wir die Eigentümer und für rund ein Jahr bezogen wir etwas Geld, welches die Justiz uns zusprach. Wir hatten 24-Stunden-Schichten und kümmerten uns um die Fabrik. Seit 2010 schulden uns die Eigentümer eine große Menge Geld und sie zahlten überhaupt keine Gehälter mehr. Bis jetzt schuldet Viome jede ArbeiterIn eine Summe von 65.000 bis 70.000 Euro, was bis heute aktuell ist, da die ArbeiterIn nie offiziell gefeuert wurden. Als das Geld von den Gerichten 2012 ausging, waren wir pleite. Also wendeten wir uns an die Gesellschaft für Hilfe. Und die Hilfe der Gesellschaft war riesig, wirtschaftlich und in Form von Nahrung. Aber wir wollten eine Lösung finden, wie wir mit Würde arbeiten und uns und unsere Familien ernähren können. Daher wurde eine Solidaritätsgruppe für Viome gegründet, in der viele Leute von den sozialen Bewegungen Griechenlands teilnahmen, die politisch aktiviert waren und viel über das politische Zeug und alles, was Arbeit in Griechenland betrifft, wussten. Zuerst produzierten wir Keramikwaren und Baumaterialien. Aber wir hatten nicht das Geld für die Rohstoffe. Daher wurde ein großes Soli-Konzert veranstaltet, um Rohmaterialien zu finanzieren, die wir brauchten, um Seife zu produzieren. Nach vielen Diskussionen kamen wir dann zu dem Punkt, dass wir die Arbeit hier in Viome anders organisieren müssen. Und dass wir nicht mit Chemikalien, sondern mit Naturprodukten produzieren sollten, aus Respekt vor der Natur. Also fingen wir an, mit natürlichen Rohstoffen wie Olivenöl, Essig und Kräutern Seife zu produzieren. Είναι το ελαιόλαδο, είναι το ξύδι, είναι τα εφαίρια έλαια, τα αρώματα. Μετά από εκεί πέρα, μόλις αρχίσαμε να παράγουμε, αυτά που παράγαμε. Dann fingen wir an, unsere Produkte an selbstorganisierte Gruppen und Bezugsgruppen in Griechenland zu verkaufen. Wir sind zu Umweltfestivals, politischen Festivals und anderen selbstorganisierten Festivals und Märkten gegangen. Die Sache ist, dass wir auch in ganz Europa gehört wurden und so viele Leute aus der ganzen Welt, so wie du, zu Viome kam, um etwas über die selbstorganisierte Fabrik zu erfahren, die Produkte und Produktionseinheiten zu sehen und vielleicht auch ein paar Produkte mit nach Hause zu nehmen. Also wurden wir auch weltweit eingeladen, um über Selbstorganisation zu sprechen und unsere Ideologie zu verbreiten und damit unsere Produkte weltweit bekannter werden. Abgesehen davon haben wir viele kleinere Themen. Wir haben dieses Auktionsding, was bis heute läuft. Το να μας βγάλουν έξω από το εργοστάσιο Wir stehen vor einer möglichen Räumung der Fabrik. Wir haben die Eigentümer der Fabrik vielfach verklagt. Sie wurden zu vielen Jahren Gefängnis verurteilt, aber sind immer noch frei. Wir haben unsere Position klargestellt, dass wir weiterhin in der Lage sein wollen, den Großteil dieses Ortes für unsere Produktion nutzen zu können und dass wir mit der Arbeit, die wir seit vielen Jahren haben, weitermachen können. Unser Programm ist, dass wir für uns produzieren und arbeiten können, ohne Bosse und Autoritäten. Wir werden bis zum Ende kämpfen. Nicht nur für uns, aber auch für andere Fabriken, welche die Situation von Viomé teilen. Nämlich, dass die Bosse abhauen und das Geld der ArbeiterInnen mitnehmen und diese dann vor dem Nichts stehen. Und wie der alte Spruch lautet, nur wer kämpft, kann auch gewinnen. Und wer nicht kämpft, hat schon verloren. Wie kam es, dass ihr von den besetzten Fabriken in Argentinien erfahren habt, die 2011 entstanden? Das ist sehr einfach. Wir hatten ein Buch, in welchem die gleichen Dinge und Probleme beschrieben wurden, die auch uns betreffen. Diese Leute hatten diese Probleme seit 2001. 2004 haben sie dann die Gerichtsverhandlungen gewonnen. Und seither haben sie in selbstorganisierter Produktion gearbeitet. Wir hörten, dass es 300 Fabriken in Argentinien gibt, die so arbeiten. Und 2012 kamen ArbeiterInnen aus Argentinien und sie haben mit uns gesprochen und unsere Horizonte erweitert. Sie erklärten uns, dass es nicht einfach sein wird und wir erwarten sollten, dass die Autoritäten uns schaden werden wollen. Von dem Moment aus, an dem wir die Solidarität der Leute gewinnen, werden wir stärker sein und alles regeln können. Denn wir haben die Fabrik nicht nur für die Arbeiterinnen geöffnet, sondern für die gesamte Gesellschaft, damit auch andere Dinge hier gemacht werden können. Und das ist auch so passiert. Es gab Festivals, Theaterstücke und selbstorganisierte Kindergärten. Solidarität heißt nicht nur nehmen, sondern auch geben. Als Resultat all dessen entstand hier ein sozialmedizinisches Zentrum. Und wir sind aktiv solidarisch mit Geflüchteten. Denn wir haben Vorräte für sie und wir verteilen sie in ganz Griechenland. Das ist Solidarität. Wie können denn Leute, die uns jetzt zuhören, ihre Solidarität mit Viomé zeigen, speziell in Deutschland und Lateinamerika? Das ist sehr einfach. Zuerst sprecht, hört, lest über Viomé, damit die Dinge, die wir tun, bekannter werden. Und danach bauen wir ein Netzwerk zwischen Fabriken auf, die in dieser Weise arbeiten und vielleicht können wir auch die Produkte tauschen. Das sollten wir tun. Und nach all dem müssen wir schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Wir wissen, dass die Wirtschaftskrise in Lateinamerika begann. Aber es ist ein globales Problem. Und es ist notwendig, dass die ArbeiterInnenklasse zusammen etwas unternimmt. Wir dürfen nicht vergessen, dass alle Bosse in der Welt gleich sind und alle ArbeiterInnen den gleichen Problemen gegenüberstehen. Sie sind eine Klasse, sie sind Geschwister. Was wollt ihr den ArbeiterInnen sagen, die Fabriken besetzen möchten und die Kontrolle über die Produktion übernehmen? Zuerst müssen sie daran glauben, vereint sein, ihre Egos vergessen und dass wir werden, eine Einheit. Und der Satz, den ich immer sage, Arbeiterin der Welt, vereinigt euch. Die Welt ist unser. Okay, willst du noch etwas hinzufügen? Wir sind hier und wir wollen, dass Viomé kein Einzelbeispiel bleibt, sondern wir wollen ganz viele Viomés. Danke.